Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Der hagere große Mann stand mit geschlossenen Augen aufrecht da und konzentrierte sich auf den Moment, der vor ihm lag und zum bisherigen Höhepunkt seines Lebens werden sollte. Dann trat er in die kalte Wintersonne hinaus und blickte auf mehr als 1 Million Menschen, die auf ihn warteten. Und hunderte von Millionen, die an diesem 20. Januar 2009 am Bildschirm zu Zeugen wurden, blickten auf ihn. Er legte die eine Hand auf die alte Bibel von Abraham Lincoln, hob die andere, und dann passierte das. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States faithfully. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Es war nur ein kleiner Verdreher des Wortes faithfully, ehrlich. Und doch ging es allen Zeugen der Vereidigung des 44. amerikanischen Präsidenten Barack Obama ähnlich. Ein Schreck, eine Irritation, eine Sorge ging um die Welt, weil hier in einem ganz besonderen rituellen Moment etwas schiefgegangen war, das den ganzen Staatsakt in Frage zu stellen schien. Irrational eigentlich, war es doch nur ein Wort. Aber ein Wort in einem Schwur, einem Eid, der wohl ältesten rechtlichen Institution der Menschheitsgeschichte. In einer, wenn man so will, magischen Beschwörungsformel. Und wenn Zaubersprüche einen Fehler enthalten, das wissen wir seit Kindertagen und tragen es seitdem als Überzeugung tief in uns, dann kann alles passieren und meistens nichts Gutes. Der Schwur ist wohl eines der merkwürdigsten Phänomene in der modernen Welt. Etwas, das tief in uns hinein und weit über uns hinaus wirkt. Etwas, das eher uns in der Hand zu haben scheint, als wir es. Ein anachronistisches Überbleibsel aus magischen Vorzeiten einerseits, andererseits aber immer noch die oberste und fast heilige Form des Versprechens zwischen Menschen, Völkern und Staaten. Ein Bindeglied gar zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch. Ein rituelles Mittel, um durch Verbindlichkeit Kultur und Gesellschaft zu errichten und zugleich doch auch Gegenstand von Kinderspielen und Streichen, bei denen mit gekreuzten Fingern hinterm Rücken zum Eid ableiten ernsten Gesichtsmalflugs eine Lüge zur letzten Wahrheit erhoben wird. Schwur und Eid, was ist das eigentlich? Wo gibt es das? In welcher Form? Vor- und Wiedereid, Gläubigereid, Unschuldseid, Überführungseid, Reinheitseid, Laieneid, Klerikereid, Evangelieneid, Judeneid, Reinigungseid, Zeugeneid, Gelöbniseid, Untertaneneid, Mannschaftseid, Beamteneid, Soldateneid, Fahneneid, Offenbarungseid. Es gibt endlos viele Formen des Schwurs. Die Definitionen sind fast ebenso vielfältig. Das Auftreten ist global. Bei den meisten Naturvölkern in China, im alten Orient, wie bei den indogermanischen Völkern, bei Kelten, Germanen, Griechen und Römern. Einigkeit herrscht weltumspannend allenfalls darüber. Eid und Schwur sind das in feierlicher und ritueller Art und Weise gegebene höchste Versprechen, die Wahrheit zu sagen, etwas zu tun oder unterlassen zu wollen. Inhalt und Form des Eides verschränken sich in geheimnisvoller Weise, indem die Worte durch bestimmte Gesten, die drei ausgestreckten Finger der Schwurhand und der Schwur auf Waffen, Fahnen, Bibeln, Götter, verstärkt werden. Schwüre gelten als absolut bindend und unwiderrufbar, und sie sind uralt. Schon im Gilgamesch-Epos aus dem Mesopotamien des zweiten vorchristlichen Jahrtausends ist die Rede vom Schwur eines Barbiers, der das Geheimnis seines Königs bewahren muss. Weil Eid und Schwur überall und zu allen Zeiten auftreten, nennt man sie ein ethnologisches Urphänomen. Mit anderen Worten, seit es Menschen gibt, gibt es Schwüre. Vielleicht sogar noch länger, sagt lakonisch der fast 90-jährige Laszlo Weider, legendärer Münchner Ethnologe ungarischer Herkunft. Ich weiß nicht, was der Neandertaler gedacht und getan hat. Natürlich kommt es vor, dass ich Wert darauf lege, dass man mir glaubt. Die Bedingung ist, dass ich zu meinem Versprechen stehe. Das liegt im Wesen dieser Institution. Eid kann zu allem dienen. Zu allem. Auch falscher Eid. Aber Eid ist viel mehr. Eid ist eine Institution, die eigentlich im magischen Glauben wurzelt. Ein Eid ist eine magische, bedingte Selbstverfluchung. Also, mir soll das und das Schreckliche passieren, wenn nicht das und das wahr ist. Auf jeden Fall ist eine übernormale Kraft, eine magische Wirkung da. Die Annahme, dass es solche Wirkungen gibt, ist sehr verbreitet und mehr oder weniger gemildert, durchaus lebendig auch in unserer Gesellschaft. Ich schwöre beim Barte des Propheten. Ich schwöre bei den Göttern. Möge ich tot umfallen, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Soll der Teufel mich holen, wenn es unwahr ist. Ich schwöre bei meinen Ahnen, mögen sie mich verstoßen, wenn ich lüge. Ich schwöre bei Erde, Feuer und Wasser, auf Haus und Gut. Ich schwöre beim Leben meiner Frau und meinen Kindern. Ich schwöre. Vielleicht kann man sich das Schwören ursprünglich tatsächlich als einen naiven und unwillkürlichen Akt eines in höchster Not Bedrängten denken, der einem massiven Misstrauen der Gemeinschaft entgegentreten wollte und in existenzieller Angst vor drohender Gewalt keinen anderen Ausweg wusste, als sich und seine Wahrhaftigkeit mit höheren Mächten zu verbinden. Doch was da als Pfand eingesetzt wurde, war nicht weniger als die eigene Seele, die Persönlichkeit, die ganze Integrität, alles, was wichtig war. Der Schwörende gab sich der angerufenen Gewalt anheim, ob in der Form von Göttern, Teufeln oder Elementen. Sie sollten ihn im Falle einer Falschaussage furchtbar strafen, Feuer ihn verbrennen, Wasser ihn ersäufen, Gott ihn fallen lassen, der Teufel ihn in die Hölle holen. Und wenn, wie bei den Germanen, auf eine Waffe geschworen wurde, dann war klar, dass eben diese Waffe als eigenständige Gewalt einem im Falle der Lüge gnadenlos das Leben nehmen werde. Es war also tatsächlich ein magischer Fluch, den Schwörende auf sich luden, ein ritueller Vertrag mit dem Transzendenten, ein sakrales Machtwort, mit dem man sich größeren Mächten weihte, ein Zauber, der retten und töten konnte. Eid und Schwur waren in vielen Kulturen ein Synonym. Bei den Kelten schon sprach man vom Eid als Eith und bei den alten Germanen hieß es Svaran, wenn es darum ging, vorzutreten und etwas feierlich zu erklären. Geschworen wurde, indem der Eidleistende einen Gegenstand berührte, der für die Menschen mit magischer Kraft aufgeladen war, den Eidring als Verbindung zur Unendlichkeit oder die oft aus Meteoreisen geschmiedeten, von den Göttern geschickten Waffen. Geschworen wurde an Tempeln, Kraftplätzen, dem Ting als Gerichtsstadt, nicht selten auch auf Mutter Erde, in die man das eigene Blut tropfen ließ. Odin oder Wotan wurde angerufen, bei den Franken Ziu, bei den Bayern Eor und wieder anders bei den Normannen. Ich schwöre einen Eid beim Ring, einen gesetzlichen Eid. Es helfe mit Freier und Njörder und der allmächtige Ase. Bei den alten Griechen war der Eid dann schon eine kulturelle Tradition, die offenbar exzessiv benutzt wurde, um das soziale Leben zu organisieren. So trauerte Plato den alten Zeiten nach, in denen ein Eid ausreichte, und verglich sie mit seiner Gegenwart, in der die Eide wohl geradezu eine Inflation erlebten. Im alten Athen wird der Eid zum Bindeglied des Gemeinschaftslebens, von den Einzelpersonen bis zu den Bündnissen zwischen Staaten, zur ersten Form des Sozialvertrags, der das öffentliche Leben aller Bürger in allen wichtigen Momenten begleitet, wie Lykurgos, der legendäre Gesetzgeber im Sparta des 4. vorchristlichen Jahrhunderts, in seiner Rede gegen Leokrates betonte. Und in der Tat müsst ihr Männer auch lernen, dass der Eid das ist, was die Demokratie zusammenhält. Denn aus drei Elementen setzt sich das politische Leben zusammen, dem Herrscher, dem Richter, dem gemeinen Manne. Jedes von ihnen leistet denselben Schwur. Aus dem alten Ägypten sind unzählige Dokumente von Prozesseiden erhalten. Und auch Moses nimmt den Eid als Kulturgut mit, als er sein Volk aus der Gefangenschaft ins gelobte Land führen will und warnt, als er die 10 Gebote erlässt, vor falschen Eiden. Schwüre hießen Shevua im Hebräischen und gehörten zum Alltag zur Zeit des Alten Testaments. Als Versprechenseid, aber auch bei Samuel, Joshua, Jeremia, als unauflösbare religiöse Bekenntnisse. Jahwe, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm dienen, ihm anhangen und bei seinem Namen schwören. Dann aber kommt es zum ersten großen Bruch in der Geschichte des Eides. Denn Jesus, der religiöse Revolutionär, wirft nicht nur die Händler aus dem Tempel, sondern verwirft ebenso kategorisch auch die Benutzung von Gottes Namen für irdische Dinge. In der von Matthäus überlieferten Bergpredigt lässt er keine Frage offen. Ihr habt weiter gehöret, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid tun, du sollst aber dem Herrn deine Eide abtragen. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Herrschers. Auch sollst du nicht bei deinem Haupte schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Vielmehr soll eure Rede so sein. Ja sei ja, nein sei nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Eine Aussage, die für zahllose seiner Jünger in den kommenden Jahrhunderten des Urchristentums öffentliche Ächtung, Machtlosigkeit und nicht selten Märtyrertod bedeutete. Denn in der vom römischen Weltreich beherrschten antiken Welt, wo der Eid als Loyalitätsbeweis für die als Götter verehrten Cäsaren galt, war eine Eidverweigerung gleichbedeutend mit Widerstand und Aufruhr. Erst im 4. Jahrhundert, als die römisch-katholische Kirche selbst zur machtvollen Institution geworden war, kommt es zur entscheidenden Wende in der Geschichte des Christentums. Mit mancherlei fadenscheiniger Interpretation der Jesusworte wird das Evangelium so umgedeutet, dass der Eid zu einem Bestandteil des christlichen Machtbegriffs wird und man ihn fortan für unabdinglich bei der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens hält. Sowohl im öffentlichen als auch im kirchlichen Bereich ist im 5. bis 7. Jahrhundert der Eid die Basis jeder Autorität und normativen Gewalt, die Wurzel des Rechts, der Verbindungspunkt zwischen unsichtbarer Himmels- und irdischer Menschenwelt. Ein echtes Sakrament, das zu den Grundlagen des christlichen Lebens gehört, wie Taufe, Eucharistie und Firmung. Da wurde schlicht aus uralten Zeiten etwas übernommen, sagt Professor Stefan Hering, Theologe und Jurist an der Münchner Universität. Genuin christlich ist das nicht. Der christliche Eid bedeutet, dass man Gott gewissermaßen zum Zeugen anruft für das, was man tut, aber natürlich den Gott, in dessen Hand sich der Schwörende geborgen weiß. Und wenn jemand einen Meineid leisten sollte unter Anrufung des Namens Gottes, dann würde jemand dadurch in seiner persönlichen Integrität erheblichen und größeren Schaden leiden, und zwar deshalb, weil er den Namen Gottes missbraucht hat und damit natürlich auch vor der Gemeinschaft unglaubwürdig wird. Zwar bleibt der Streit um den Eid eine Konstante der Kirchengeschichte, doch die Befürworter setzen sich durch. So wird der Schwur nach und nach zu einem immer wichtigeren Bindeglied eines entstehenden kirchlichen Machtapparats, der sich erfolgreich als Kulturträger darstellt, eine gewisse Rechtssicherheit bietet und die öffentliche Ordnung aufbaut und aufrechterhält. Doch indem der Eid unter kirchlicher Obhut nicht nur die rechtlich-soziale Macht absichert, sondern zugleich in seiner magischen Wirkung auch den weltlichen Mächten eine religiöse Legitimation liefert, wird er zum Instrument der absoluten Herrschaft. Mit positiven wie negativen Folgen, sagt der Münchner Rechtshistoriker Peter Landau. Wenn man nun die nachantike Welt sieht, so ist das ja eigentlich eine Welt ohne Staat. Nach dem Untergang des Römischen Reiches bleibt die römische Kirche bestehen, aber nicht der antike Staat. Was nun an dessen Stelle tritt, versucht man zu umschreiben mit dem Begriff Herrschaft, Bindung an eine Art Führergestalt, die den Königstitel führt. Und wir wissen, dass solche Gefolgschaften eines Königs verpflichtet wurden durch Eide. Der Eid ist dann also ein ganz großes Integrationsmittel in der frühmittelalterlichen Welt. Er ist im Grunde durch nichts zu ersetzen. Das sind natürlich die promissorischen Eide, das Versprechen der Treue. Und Karl der Große etwa, der nun in Europa mit unzulänglichen Mitteln, begrenztem Personal versucht, eine bessere Ordnung zu schaffen, der versucht sogar so etwas einzuführen wie einen allgemeinen Untertaneneid. Man ist eigentlich nur Untertan des Königs, wenn man einen Eid geleistet hat. Das hat nicht ausnahmslos funktioniert, aber zeigt eben, welche Bedeutung der Eid hat. Über allen Soldaten, Beamten, Königs- und Treueeiden aber steht die Kirche. Und die jeweiligen Päpste des Frühmittelalters nutzen diese uneingeschränkte Macht fast ohne Skrupel. Denn sie reservieren sich das Recht, Eide aufzuheben und für unrechtmäßig zu erklären. Damit wird nicht nur dem Missbrauch, sondern auch der Korruption und kirchlichen Verbrechen Tür und Tor geöffnet. Mit der gregorianischen Reform des 11. Jahrhunderts nimmt die Kirche schließlich die alleinige Kompetenz für Sakramente und Eide für sich in Anspruch. Alle Rechtsstreitigkeiten, alle Amts- und Königseide, jeder Untertanenschwur gilt nur mit kirchlichem Segen. Damit wird die römisch-katholische Kirche zur alleinherrschenden und letztlich diktatorischen Macht des Mittelalters. Der Eid wird in dieser Zeit inflationär verwendet und seine Magie lastet nicht selten wie ein Albdruck auf den Menschen, die allenthalben Verfehlungen und ewige Verdammnis fürchten müssen. Dabei verschwimmen angesichts der bei Meineid angedrohten Exkommunizierung, die dem sozialen Tod gleichkommt, christlicher Glaube und uralter Aberglaube. Meineidige, so heißt es, sterben grausige Tode. Die Erde nimmt sie nicht auf. Sie werden Wiedergänger und Dämonen. Zahllose Geschichten, Schwänke und Fabeln entstehen, die auf immer neue Weise berichten, wie listige Menschen versuchen, den Schwur zu umgehen, aber doch seiner Macht unterliegen, berichtet der Ethnologe Laszlo Weida. Ein Beispiel. Zwischen zwei Dörfern läuft ein Prozess, welchem der beiden Dörfer das und das Gebiet gehört. Der Prozess wird entschieden aufgrund der Aussage eines sehr alten Bürgers des Dorfes A, der eben unter Eid aussagt, ich schwöre bei Gott, dass ich hier auf einem Boden stehe, der schon immer dem Dorf A gehört hat. Er wird von der Bevölkerung von A gefeiert, gelobt, belohnt, dann aber stirbt er und hat einen fürchterlichen Tod. Stellt sich raus, als er gesagt hat, ich stehe auf dem Boden des Dorfes A. Er hat nämlich in seine Schuhe Erde aus dem Boden des Dorfes A genommen. Mit anderen Worten, die Institution Eid ist scheinbar nicht verletzt worden. Die Folklore ist also reich an solchen Geschichten, in denen in magischem Sinne die Institution falsch verwendet wird. Doch die tiefe Angst vor der Magie der beschworenen Mächte herrscht trotz aller Schwänke. Sie steht im Zentrum dieser Diktatur des Glaubens. Zwar wird der Eid einerseits zur Basis der sich langsam etablierenden staatlichen, rechtlichen und zivilisatorischen Strukturen. Andererseits aber, während der Widerstand gegen die Willkür der Amtskirche wächst, wird der Schwur mehr und mehr zum diktatorischen Druckmittel, zum Werkzeug der Gedankenkontrolle, zum sakralen Garanten für Denunziation und Verrat, ja zur Waffe der Inquisition. So musste zwei- oder dreimal im Jahr an bestimmten Tagen alles Volk von mehreren Pfarreien zusammenkommen und jeder, der über 12 Jahre alt war, unter Eid sagen, ob er an geheimen Versammlungen teilgenommen oder unbekannte Fremde beherbergt hätte, vor Kruzifixen nicht niederknie, der Fronleichnamsprozession fernbleibe, ketzerische Reden ausgestoßen hätte. Wer durch einen Zeugen desgleichen beschuldigt wurde, musste sich durch einen Unschuldseid reinigen, auf Verlangen auch durch Gottes Urteil oder das Tragen des heißen Eisens. Wer sich verbrannte oder verweigerte, galt als Ketzer und als Kandidat für den Inquisitionsprozess. Diese Einrichtung führte dazu, dass niemand mehr seines guten Namens, seiner Freiheit, seines Lebens sicher war. Belohnten doch viele Bischöfe die Denunzianten noch reichlich mit Geldzahlungen und anderen Vorteilen. Schlimmer noch, weil die Kirche behauptete, dass im Ketzer nicht mehr der freie Mensch, sondern der Teufel schwöre, wurde, scheinbar um der Wahrheit willen, die Folter mit den angeblich göttlich reinen Kräften von Feuer und Wasser eingeführt. Letzte Instanz der Lynchjustiz dieses spätmittelalterlichen christlichen Fundamentalismus war das Gottesurteil. Nur wer gefesselt ins Wasser geworfen wurde und nicht ertrank oder das Feuer des Scheiterhaufens überlebte, galt vor Gottes Gnaden als unschuldig. So führte der Schwurzwang zum Massenmord. Doch der Widerstand gegen den Eid als Machtmittel einer immer öfter als korrupt und degeneriert geltenden Kirche nahm zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert immer weiter zu. Im August 1520 ließ Martin Luther die Schrift »An den christlichen Adel deutscher Nation« veröffentlichen, in der er die gottlosen Anmaßungen des Papsttums bekämpfte und das Ende der Unterdrückung durch Schwur und Eid forderte. In den kommenden Jahren wird der Eid zum zentralen Gegenstand im Kampf des neuzeitlichen Staates um das Monopol, den Namen Gottes für weltliche Zwecke, etwa Machtbestrebungen, zu nutzen. Im Trienter Konzil von 1563 verzichtet die Kirche schließlich auf die alleinige Kontrolle über den Eid. Nach mehr als 1000 Jahren absoluter Herrschaft ist das die große Wende in der Geschichte des Eides. Von nun an gibt es Eide im politisch-staatlichen und rechtlichen Bereich einerseits, während im kirchlichen Bereich das Glaubensbekenntnis Züge eines Schwurs annimmt. Beide aber berufen sich immer noch auf göttliche Mächte. Erst in der amerikanischen Verfassung von 1787 wird die Macht der sakralen Magie erstmals gebrochen. Senatoren und Beamte sollen durch Eid gebunden sein. Doch soll niemals ein religiöser Glaube gefordert sein für die Fähigkeit zu irgendeinem Amt oder einer Vertrauensstellung unter den Vereinigten Staaten. 1919 zieht auch die Weimarer Republik mit einer ähnlichen Bestimmung nach. Endlich scheint der Eid säkularisiert und befreit zu sein von seinem sakralen Nebel. Die Geschichte des Schwurs ist aber noch lange nicht zu Ende. Denn im Faschismus und Nationalsozialismus des 20. Jahrhunderts missbrauchen die neuen Machthaber seinen eigenartigen Charakter zwischen Magie und Macht. Im totalitären NS-Staat wird der Eid zu einem Instrument, das den Einzelnen für jede Art der politischen Zielsetzung ohne moralische Vorbehalte beliebig verwendbar macht. Aus dem Eid auf Vaterland und Führer werden Forderungen nach absoluter Treue und bedingungslosem Gehorsam abgeleitet. Das, was Hitler gefordert hat als eine Verpflichtung auf den Führer von Seiten des Militärs, aber auch der Beamten, und zwar eine personale Verpflichtung auf Gehorsam gegenüber dem Führer, das ist ein Bruch mit der früheren Sozialethik. Man kann sich nicht durch Eid zu etwas verpflichten, was dem Gewissen widerspricht. Und im deutschen Widerstand, dessen symbolischer Name ja heute weitgehend mit dem Grafen Stauffenberg identifiziert wird, ist dies eines der Hauptprobleme für die Vertreter des Widerstandes gewesen und außerdem natürlich die Frage der Zulässigkeit des politischen Attentats. Das hat ja Stauffenberg bejaht. Also die Geschichte des Eides ist ganz sicher spannend. Sie hat außerordentlich viele Aspekte. Und es bleibt wahrscheinlich da auch noch sehr viel zu entdecken. Und diese Geschichte bleibt spannend. Denn der Missbrauch durch die Nazis, den der emeritierte Rechtshistoriker Peter Landau hier beschreibt, führte dazu, dass der Schwur in der Nachkriegszeit mit äußerster Vorsicht benutzt wurde. Man wusste um seine positiv bindende Kraft, hatte aber auch gelernt, dass er nicht nur als religiöses, sondern auch als politisch-demagogisches Werkzeug gefährlich war. In den Gerichten spielt der Eid deshalb heute nur noch im Strafrecht eine Rolle. Und in der Politik und Verwaltung als Diensteid, bei Soldaten, Beamten, Ministern, Präsidenten und Bundeskanzlern. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen, und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. In der Geschichte des Eides spiegelt sich die Geschichte von Kultur und Zivilisation. Schwüre haben Politisches sakral gemacht und Sakrales politisch. Schwüre waren die Transmissionsriemen für den Aufbau von Herrschaft, von Administrationen, von religiösen Institutionen, von Königreichen und Diktaturen. Der 2000 Jahre alte Konflikt um den Eid hat schließlich zur Entheiligung der Politik geführt und damit letztlich zu Mitbestimmung und Demokratie. Und die Magie des Eides lebt noch im menschlichen Unbewussten weiter. Im Eid hat heute der Staat als letzte Instanz den Platz der Kirche eingenommen. Er fordert Bindung, gestaltet das Ritual und straft bei Meineid. Und die alte magische Drohung wirkt nach wie vor, wenn alles seine Ordnung hat. Weil die aber im Fall der Vereidigung des 44. US-Präsidenten Barack Obama mangelhaft war, kam der oberste Richter der Vereinigten Staaten am nächsten Abend extra nochmal ins Weiße Haus, um den verpatzten Eid diesmal, wie es hieß, ganz langsam zu wiederholen. Im Mittelalter wäre er damit nicht durchgekommen. Da hätte ein Versprecher im rituellen Schwur als Meineid gegolten. Man hätte den Schwörenden wohl mit gefesselten Händen in den Potomac River geworfen und dem Gottesurteil überlassen. Da sind wir dann doch schon etwas weitergekommen, beruhigt der Rechtshistoriker Peter Landau. Auch die Amerikaner waren sich, glaube ich, nicht so hundertprozentig einig, ob Obama am Ende gar nicht korrekt Präsident geworden wäre, wenn er es nicht wiederholt hätte in der korrekten Form. Man hat es sozusagen wohl gemacht, um hundertprozentige Sicherheit zu haben, dass dies korrekt abgewickelt sei. Aber es zeigt eben, dass die sprachliche Form des Eides immer eine große Rolle gespielt hat, im Grunde bis zu diesem Vorfall des 20. Januar 2009 in Washington. Und es zeigt, wie sehr nach wie vor bei den wichtigsten politischen Akten das Zeremonielle des Eides eine Rolle spielt.